Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Nothing else of interest in the world. Yes, sir. Very significant, this goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that was leaked out of the Pentagon? This is a devastating security breach of the greatest magnitude of anything I've seen. Well, I just start right at the top and fire some people. But it's a Pentagon study, huh? Juni 1971. General Alexander Haig, militärischer Berater des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, informiert seinen Vorgesetzten über einen Geheimnisverrat. Die New York Times ist im Besitz geheimer Dokumente aus dem Pentagon. Sie belegen, dass die Vereinigten Staaten den Ausbruch des Vietnamkriegs provozierten und ihn auch trotz der hohen eigenen Verluste weiterführen wollen. Die undichte Stelle hat einen Namen. Der US-Regierungsbeamte Daniel Ellsberg gab die Papiere an die Presse. Seiner Bereitschaft, ein Staatsgeheimnis auszuplaudern, ist es zu verdanken, dass die amerikanische Öffentlichkeit von nun an nicht mehr länger über den Krieg belogen werden kann. Das Geheimnis. Wie an kaum einem anderen Gut macht sich an ihm das Funktionieren eines sozialen und politischen Zusammenlebens fest. Aus dem Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Ausgabe 1963, herausgegeben von der Duden-Gesellschaft, Stichwort geheim. Das seit dem 15. Jahrhundert bezeugte Adjektiv ist von dem unter heim behandelten Wort abgeleitet und bedeutete zunächst zum Haus gehörig, vertraut. Dann wurde das Adjektiv im Sinne von heimlich, streng vertraulich, gebräuchlich. Wie bedeutungsvoll das Geheimnis und auch das Verheimlichen zu Beginn der Moderne wurden, beschreibt Georg Simmel. Der deutsche Philosoph gilt als einer der Mitbegründer der Soziologie. In seinem 1907 veröffentlichten Aufsatz »Das Geheimnis – eine sozialpsychologische Studie« schreibt er: »Das Geheimnis ist eine der größten geistigen Errungenschaften der Menschheit. Gegenüber dem kindischen Zustand, in dem jede Vorstellung sofort ausgesprochen wird, jedes Unternehmen allen Blicken zugänglich ist, wird durch das Geheimnis eine ungeheure Erweiterung des Lebens erreicht, weil viele seiner Inhalte bei völliger Publizität überhaupt nicht auftauchen könnten. Das Geheimnis bietet die Möglichkeit einer zweiten Welt neben der offenbaren.« Für den Denker Georg Simmel bekommt der Mensch erst durch das Geheimnis ein Eigentumsgefühl an seiner Individualität. In vormodernen Zeiten wurde dem Individuum von moralischen Instanzen, wie beispielsweise den Kirchen, das glatte Gegenteil suggeriert. Nur wenn die intimsten Gefühle, Wünsche und Lebensvollzüge offen zutage liegen und einer Prüfung unterzogen werden können, kann der Einzelne zufrieden leben. Hinzu kommt der Siegeszug der Wissenschaften. Sie treten mit dem Versprechen an, alle Geheimnisse der Natur lüften zu können. Darüber hinaus hat für Georg Simmel das Geheimnis ein Doppelgesicht. Auf der einen Seite wird in der Moderne dem Individuum ermöglicht, ohne schlechtes Gewissen etwas für sich zu behalten. Auf der anderen Seite aber wird das Geheimnis zum Herrschaftswissen. Denn der damals vorwiegend autoritäre Staat lässt sich nicht in die Karten sehen. Wie Macht funktioniert, wie sie ausgeübt wird, bleibt weiterhin versteckt. Georg Simmel beschreibt, dass sich hierdurch der Staat und die ihn leitenden Personen mit einer Aura des Geheimnisvollen und Unnahbaren umgeben, die für den Einzelnen kaum verstehbar ist. Das Geheimnis gibt der Persönlichkeit eine Ausnahmestellung. Es wirkt als ein sozial bestimmter Reiz, der von seinem jeweiligen Inhalt unabhängig ist, aber natürlich in dem Maße steigt, in dem das besessene Geheimnis bedeutsam und umfassend ist. Jede höhere Persönlichkeit und alle höheren Leistungen haben für den Durchschnitt der Menschen etwas Geheimnisvolles. Der natürliche Idealisierungstrieb und die natürliche Furchtsamkeit des Menschen wirken dem Unbekannten gegenüber zu dem gleichen Ziele, es durch die Fantasie zu steigern und ihm einen Aufmerksamkeitston zuzuwenden, den die offenbare Wirklichkeit meistens nicht gewonnen hätte. Nicht nur Georg Simmel, sondern auch andere kritische Geister warnten früh davor, dass eine Welt ohne Geheimnisse den Menschen einsam macht. So schrieb der US-amerikanische Denker und Essayist Ralph Waldo Emerson gegen Ende des 19. Jahrhunderts: Mir ist lieber in einer von Geheimnissen umgebenen Welt zu leben, als in einer, die so klein ist, dass mein Verstand sie begreift. Und der deutsche Philosoph und Lyriker Friedrich Theodor von Fischer notierte zur gleichen Zeit: Orakel, Wünschelrute, Pendel und meinetwegen auch Tarotkarten sind bloß die Verstärker, die Lautsprecher für etwas, das bereits in uns schlummert, aber dessen Impulse zu ungewohnt sind, als dass wir sie inmitten des Lärms in unseren Köpfen wahrnehmen würden. Ohne das Geheime wäre unser Leben langweiliger, ohne tiefe und offene Fragen. Für den Philosophen Friedrich Nietzsche war das eine Horrorvorstellung. Seine Befürchtung, einer Welt, die mithilfe der Technik und Wissenschaft unter dem Vorwand der Wahrheitsfindung hinter jeden geheimen Winkel sieht, wird bald nichts mehr heilig sein. In einem der schönsten Texte der deutschen Philosophie, der Vorrede zu seinem 1882 erschienenen Buch »Die fröhliche Wissenschaft«, benutzt Nietzsche ein Beispiel, das bis heute als Verteidigung des Geheimnisses gilt. Wir glauben nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht. Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, dass man nicht alles nackt sehen, nicht bei allem dabei sein, nicht alles verstehen und wissen wolle. »Ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist?«, fragte ein kleines Mädchen seine Mutter. »Aber ich finde das unanständig. Ein Wink für Philosophen. Man sollte die Scham besser in Ehren halten, mit der sich die Natur hinter Rätsel und bunte Ungewissheiten versteckt hat.« Denn es sind genau diese Rätsel, die unser Dasein bunter machen. Ohne die Magie des Verborgenen würden Literatur, Kunst, Musik und auch die Philosophie verschwinden oder vollständig dem Nützlichkeitsprinzip unterworfen. Der Mensch, so Friedrich Nietzsche, ist im Begriff, sich selbst zum Gott zu machen, der alles wissen will und kann. Für den Philosophen ist das der Hauptgrund, dass ein so verstandenes Vorbild aus dem Ideenrepertoire der Menschen verschwinden sollte. In seinem Hauptwerk Also sprach Zarathustra lässt Nietzsche denn auch den Gottesmörder zu Wort kommen. Er musste sterben. Er sah mit Augen, welche alle sahen. Er sah des Menschen Tiefen und Gründe, alle seine verhehlte Schmach und Hässlichkeit. Sein Mitleiden kannte keine Scham. Er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser Neugierigste, Überzudringliche, Übermitleidige musste sterben. Er sah immer mich. An einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben oder selber nicht leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, dieser Gott musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Für Nietzsche ist Gott ein unangenehmer Schnüffler. Schon der antike Philosoph Lucius Annaeus Seneca, er starb 65 nach Christus, sagte: Wenn du wünschst, dass ein anderer dein Geheimnis bewahre, dann bewahre es erst selber. Es fällt nicht schwer, in der Aussage Senecas sowohl Diagnose als auch Mahnung für unsere Zeit zu sehen. Denn mit dem Bewahren unserer Geheimnisse scheinen wir im Zeitalter von Facebook, Twitter und Datingportalen so unsere Schwierigkeiten zu haben. Vor Jahrzehnten war es relativ aufwendig, über einen Bürger mehr zu wissen, als er freiwillig preisgeben wollte. Und heute? Seit dem Sommer 2013 wird durch den ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden bekannt, dass US- und britische Geheimdienste Milliarden privater Datensätze abgegriffen und Mobiltelefone abgehört haben. Unter anderem das von Angela Merkel. An dem Überwachungsprogramm PRISM sind laut Washington Post unter anderem die Internetkonzerne Microsoft, Google, Facebook, Apple und Yahoo beteiligt. Für die Schriftstellerin und studierte Juristin Julie C., Jahrgang 1974, ist es wichtig festzustellen, dass sich im Bewusstsein der Menschen offenbar einiges geändert hat. In ihrem 2009 zusammen mit Ilya Trojanow publizierten Essayband »Angriff auf die Freiheit« betont auch sie, dass uns das Vorgaukeln von Sicherheitsfragen andere Fragen austreibt. Zum Beispiel die nach der Legitimation heutiger Datensammelwut. Auskunfteien bilden per Scoring Verbraucherprofile, die an Kreditinstitute, Mobilfunkanbieter oder Zahnärzte weitergegeben werden. Supermarktketten erschaffen mit Hilfe von Payback-Karten genaue Kundenprofile. Dieses Wissen wird erkauft mit lächerlichen Rabatten, die dem Kunden angeblich für seine Treue zugestanden werden. Der gläserne Bürger, so Juli C., entsteht nicht aufgrund eines öffentlichen Röntgenapparats, sondern zuallererst durch unser eigenes Verhalten. Da ist schon eine gewisse Gleichgültigkeit am Werk. Insofern, als dass ich glaube, dass viele Leute noch nicht so richtig verstanden haben, dass Daten im Kommunikationszeitalter halt wirklich was Wichtiges sind, dass das Geld wert ist, dass es uns ganz nah auf die Pelle rückt. Das ist halt einfach was, was man nicht sehen kann. Man kann es nicht riechen und nicht anfassen. Es tut nicht weh, wenn es einem weggenommen wird. Und darüber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen, bedeutet vielleicht auch eine Überforderung für viele Leute. Und die verfallen dann in so eine Art Resignation, dass sie einfach sagen, na gut, ich merk's ja nicht, ich habe auch nichts zu verbergen, dann nehmt's doch einfach, ist mir egal. Im Oktober 2013 schätzten Branchenexperten, dass Marktforschungsfirmen im medizinischen Bereich mit ihnen ohne Wissen der Patienten zur Verfügung gestellten Daten bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr umsetzen. Wo diese Sammelwut hinführen könnte, beschreibt Julie C. bereits in ihrem 2009 erschienenen utopischen Roman Corpus Delicti. Hier entwirft sie eine Gesellschaft, bei der das uferlose Anhäufen von Daten zu einer Gesundheitsdiktatur führt, die vorgibt, den Bürger vor sich selbst schützen zu müssen. Wer raucht oder Alkohol trinkt, wird aus dem Verkehr gezogen. Beklemmend wird der Roman, weil die Bevölkerung diese Staatsform ohne Geheimnis akzeptiert. Fast jeder lässt sich bereitwillig entmündigen und wirkt an einem gigantischen Repressionssystem mit, das dadurch wirkungsvoller wird als alle bisherigen Diktaturen. Wenn das unsere Einstellung ist, dann sind wir im Kern tiefer im Totalitarismus angelangt als jemals zuvor. Es wird allerhöchste Zeit, das den Leuten klarzumachen. Also da muss wieder Aufklärung geleistet werden im ganz klassischen Sinn, damit die das verstehen. Weil die Argumente auf den ersten Blick ja immer so logisch klingen. Wenn gesagt wird, na, ist doch besser, wenn keiner raucht. Ist doch besser, wenn keiner schneller fährt als 100 km/h. Ist auch besser, wenn keiner Alkohol trinkt. Also mit der Argumentation kann man Leute dazu bringen, 24 Stunden am Tag in einem Zimmer zu verbringen, was mit Watte ausgepolstert ist. Also das wäre der Fluchtpunkt. In Juli C.'s Roman ist der unanständige Gott, von dem das kleine Mädchen bei Friedrich Nietzsche spricht, der Staat. Genauer gesagt, eine allmächtige Gesundheitsbehörde. Unabhängig von Juli C.'s Roman kommt hinzu, mit Bandenkriminalität, Internetspionage und der Gefahr terroristischer Anschläge wurden in den letzten Jahren zahlreiche staatliche Sicherheitsmaßnahmen gerechtfertigt. Datenvorratsspeicherung, flächendeckende Telefonüberwachung, Videokameras auf öffentlichen Plätzen. Seit den Terroranschlägen vom September 2001 auf die New Yorker Twin Towers, diesen Eindruck könnte man gewinnen, darf es keine Geheimnisse mehr geben. Der Leitbegriff unserer derzeitigen Kultur ist Transparenz. Doch wie transparent sind diejenigen, die alles über uns wissen wollen? Denn die digitale Überwachung kennt die Form einer Beobachtung der Kontrolleure nicht. Ist die Kontrolle der Sicherheitsbehörden, fester Bestandteil jeder funktionierenden Demokratie, zu einem Ladenhüter geworden? Der Bochumer Juraprofessor Stefan Huster verneint das, betont aber: Es gibt, glaube ich, zwei Entwicklungen, die das zunehmend schwieriger werden lassen. Das eine ist die technische Entwicklung, wo es schwierig ist, im Einzelnen herauszufinden, was und wie beobachtet wird. Und das zweite, eine parallele Entwicklung, ist ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis in der Gesellschaft. Es sind also in gewisser Weise auch die Bürger selber, die darauf drängen, dass der Staat eben umfassend Sicherheit gewährleistet. Und das funktioniert eben nicht, oder es drängt gerade dazu, dass eben dann auch ziemlich umfassend kontrolliert und beobachtet wird. Dabei, so Stefan Huster, könnten jedoch zwei wichtige Bestandteile eines demokratischen Rechtsstaats verloren gehen. Zum einen das Menschenrecht auf das persönliche Geheimnis, zum anderen das Bürgerrecht auf Kenntnis der über den Einzelnen gespeicherten Daten. Ein Gemeinwesen, das diese wesentlichen Errungenschaften moderner Demokratien aus dem Blick verliert, befindet sich über kurz oder lang in einem Zustand permanenter Vorbeugehaft, in dem Nietzsches unanständiger Gott der Gefängniswärter ist. Das rechtsstaatliche Modell beruht eben darauf, dass es doch eine gewisse Distanz zwischen Staat und Bürger gibt und dass der Bürger eben durch sein Verhalten den Staat auch auf Distanz halten kann. Und was wir jetzt beobachten, ist eben, dass in diesem Bereich der Sicherheitsüberwachung diese Distanz sozusagen aufgehoben wird, indem eben unabhängig von seinem Verhalten jeder potenziell immer und überall unter dieser Beobachtung steht. Das ist tatsächlich sozusagen eine qualitative Veränderung des Verhältnisses von Staat und Bürger. Doch unabhängig von staatlicher Kontrolle, Überwachungswahn und notwendigen polizeilichen Ermittlungen, sind wir Menschen tatsächlich so gestrickt, dass wir Geheimnisse bewahren können und wollen? Dagegen spricht, dass in vielen Bereichen des sozialen Lebens die Schweigepflicht gesetzlich geregelt werden muss, um unachtsamer Schwatzhaftigkeit von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Ein Arzt darf ohne Kenntnis des Patienten dessen persönliche Krankheitsgeschichte nicht weitergeben. Für einen Pfarrer gilt Ähnliches, wenn ihm ein reuiger Sünder im Beichtstuhl seine Verfehlungen gesteht. Selbst ein vor Gericht stehender mutmaßlicher Schwerverbrecher steht unter dem Schutz der Geheimniswahrung. Wenn er seinem Verteidiger erzählt, dass er die Tat wirklich begangen hat, macht der Rechtsanwalt sich nicht strafbar, wenn er für seinen Mandanten trotzdem einen Freispruch erwirkt. Unter besonderem Schutz stehen Journalisten. Paragraph 53 der Strafprozessordnung gesteht ihnen das sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht zu. Im Klartext: Sie sind nicht verpflichtet, die Namen ihrer Informanten zu nennen. Alle diese Vorschriften beziehen sich auf eine gemeinsame Erkenntnis. Die Veranlagung des Menschen zu Verschwiegenheit und Wahrung des Geheimnisses ist eine Illusion. Der deutsche Schriftsteller und Philosoph Jean Paul drückte es im Zeitalter der Romantik so aus: Wer verrät, er verwahre ein Geheimnis, hat schon dessen erste Hälfte ausgeliefert. Und die zweite wird er nicht lange behalten. Wer den kleinsten Teil eines Geheimnisses hingibt, hat den anderen nicht mehr in seiner Gewalt. Und schon dem antiken Philosophen Sokrates wird der Satz zugesprochen: Leichter lässt sich eine glühende Kohle auf der Zunge halten als ein Geheimnis. Der Mensch neigt zum Plappern, Tratschen und Ausplaudern. Unter den Bedingungen des digitalen Zeitalters und der Informationstechnologie, kurz IT, lässt sich dadurch allerdings ein umfassendes Profil jedes Menschen erstellen. Denn die Möglichkeiten, keine Geheimnisse von sich zu erzählen, werden immer kleiner. Hier tut sich eine ebenso notwendige wie bedauernswerte Dimension des modernen Lebens auf. Denn es ist gerade die flächendeckende Überwachung, mit der Straftäter im öffentlichen Raum wesentlich schneller dingfest gemacht werden können als noch vor einigen Jahrzehnten. Und ohne das Ausspähen von Geheimnissen wäre eine Seuche des 21. Jahrhunderts überhaupt nicht mehr zu bekämpfen: der Terrorismus. In seinem 2007 publizierten Buch »Verteidigung des Privaten« erläutert der Erfurter Soziologe Wolfgang Sowski an einem alltäglichen Beispiel, wie viel man über uns weiß, ohne dass wir es wissen. Als Anton B. morgens das Haus verließ, war er bereits dreimal registriert. Das Gespräch mit den Eltern hatte ein Rechner der Telefongesellschaft gespeichert. Im Korridor nahm ihn eine Kamera in den Blick, kaum dass er die Wohnungstür geöffnet hatte. Auf dem Weg bemerkte B., dass sich der Zeiger der Tankuhr bedenklich der roten Marke näherte. An der Tankstelle zahlte B. wie üblich mit der Kreditkarte. Noch bevor er die Tiefgarage seiner Firma erreicht hatte, war fast jede Minute seines Aufenthalts im öffentlichen Raum aufgezeichnet. In sein Büro gelangte er mittels einer Chipkarte, welche die Ankunftszeit auf dem Zeitkonto verbuchte. Um an intime private Details zu kommen, mussten Straftäter oder der Staat früher ihrem potenziellen Opfer sehr nahe kommen. Heute sind diese Kenntnisse im Netz zu haben und zu einem nicht geringen Teil durch unser eigenes Zutun. Denn mit der Digitalisierung, den enormen Möglichkeiten der Vernetzung und Kommunikation, hat sich offenbar ein Bewusstseinswandel vollzogen im Umgang mit dem Geheimen. Dieser Ansicht ist jedenfalls der Berliner Rechtsanwalt und Professor für Medienrecht Christian Scherz. Zusammen mit seinem Kollegen Dominik Höch beschreibt er in dem Buch »Privat war gestern«, wie wir nicht nur unsere Privatsphäre immer transparenter machen, sondern auch unsere Grundrechte selbst abschaffen. Wir geben ja unsere Daten an Amazon, Facebook, Google, dann noch die Kreditkartenorganisation etc. Wenn der Staat den Notstand ausruft, dann wäre das jetzt schon mit allen Daten von uns möglich. Das heißt, man könnte sich über sämtliche Neigungen der Leute informieren, weil man die Google-Verläufe sich angucken kann. Man kann sich jeweils die Facebook-Daten holen. Man kann sich das Bestellverhalten bei Amazon angucken etc. Das heißt, sie kriegen ein komplettes Persönlichkeitsprofil durch die Zusammenschaltung allein von 4 amerikanischen Konzernen, wenn das einmal vom Staat wegen angeordnet wird. Von Mark Zuckerberg, einem der Gründer des sozialen Netzwerkes Facebook mit weltweit über 1 Milliarde Nutzern, stammt der Satz, dass wir uns in einer Post-Privacy-Gesellschaft befinden. Einer Welt, in der die Privatsphäre öffentlich geworden ist und dies auch sein soll. Christian Scherz sieht in der unachtsamen Nutzung des Internets oder der mobilen Telefonie eine Einladung nicht nur für Kriminelle, sondern auch für staatliche Überwachungsmaßnahmen. Eine paradoxe Entwicklung, findet der Jurist. Denn während die Deutschen anlässlich der Volkszählung in den 1980er Jahren Sturm gegen den Geheimnishunger des Staates liefen, stehe das Selbstverständnis des mündigen Bürgers im 21. Jahrhundert geradezu auf dem Kopf. Wir wollen nicht vom Staat überwacht werden und unsere Daten preisgeben müssen, gleichzeitig aber von sich aus privaten Organisationen und Firmen sämtliche Daten zur Verfügung stellen. Und gerade bei Facebook gilt ja und bei Twitter, dass die Leute ja wirklich teilweise Fotos aus dem Intim- und Privatbereich ins Netz stellen, twittern, was sie gerade machen, wo sie sich gerade aufhalten. Man muss auch noch Apple dazu nehmen, sie können ja auch mit dem iPhone die Leute orten. Wird das Geheimnis im 21. Jahrhundert zu einem Auslaufmodell? Sind uns der Konsum, die Pflege unseres narzisstischen Selbstbildes in den sozialen Netzwerken und unsere Bequemlichkeit wichtiger geworden als der Umgang mit unserer Intimsphäre? Für die Schriftstellerin Julie C. sind die Zeiten für die Wahrung von Geheimnissen nicht so schlecht, wie es scheinen mag. Voraussetzung dafür ist allerdings: Man muss in der Lage sein, sich in irgendeinen privaten Raum zurückzuziehen. Und den definiert man dann als meins, als ich. Und in diesem privaten, abgeschotteten Raum entsteht Identität. Nur im Geheimen kann man eigentlich Subjekt werden. Also man muss sich, metaphorisch gesprochen, ein Häuschen bauen, aus dem man heraus auf die Welt schaut. Wenn man selber offen liegt und die ganze Welt schaut einen die ganze Zeit an, ist man irgendwann kein Ich mehr. Der Mensch sollte, um ein Individuum bleiben zu können, sich eines klar machen. Er ist in erster Linie ein Träger des Kostbarsten, was er besitzt. Seiner Geheimnisse. Sie hörten Geheimnisse, die Magie des Verborgenen von Michael Reitz. Es sprachen Caroline Ebner, Steven Scharf und Katja Schild. Ton und Technik Christiane Schmidbauer. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.